Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da eine Verheißung in seine Ruhe einzugehen hinterlassen ist, jemand von euch scheine zurückgeblieben zu sein? Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, gleich wie auch jenen. Aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben vermischt war. Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. So schwur ich in meinem Zorn, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Wiewohl die Werke von Grundlegung der Welt an geworden waren. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tage also gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tage von all seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, wenn sie in meine Ruhe eingehen werden. Weil nun übrig bleibt, dass etliche in dieselbe eingehen und die, welchen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen gewissen Tag. Heute, in David nach so langer Zeit sagend, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, so würde er danach nicht von einem anderen Tage geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen, auf dass nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesum, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Denn jeder aus Menschen gekommene Hohepriester wird für Menschen bestellt in den Sachen mit Gott, auf dass er sowohl Gaben als Schlachtopfer für Sünden darbringe. Der Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit umgeben ist. Und um dieser Willen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern als von Gott berufen, gleich wie auch Aaron. Also hat auch der Christus sich selbst nicht verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, »Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks.« Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Geschrei und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Obwohl er Sohn war an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Über welchen wir viel zu sagen haben und was mit Worten schwer auszulegen ist, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn da ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, bedürftet ihr wiederum, dass man euch lehre, welches die Elemente des Anfangs der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die der Milch bedürfen und nicht der festen Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, welche Vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten sowohl als auch des Bösen.